Ja, also ich wohne nicht mehr mit meinem Sohn zusammen, weil mein Arzt mir geraten hat, ich solle Abstand kriegen zu meinem Sohn. Und da bin ich jetzt schon 5 Jahre, wohne ich nicht mehr zu Hause. Ich habe da zwar noch so mein Wohnrecht, aber ich wohne da nicht mehr. So, und jetzt habe ich einen Anruf gekriegt von der Polizei, dass eben halt mein Sohn einen Unfall hatte und ich möchte doch eben nach Hause kommen, wo immer ich bin, weil sie mich zu Hause nicht angetroffen haben. Und dann bin ich nach Hause gefahren und da war die Butze versiegelt. Und dann habe ich gedacht, was soll denn der Quatsch, ja? Weil ich ja wusste, mein Kind, dem ging es nicht gut. Er hat mich ja immer zu angerufen, hat gesagt, Mama, ich habe die ganze Nacht hier nicht geschlafen, weil ich keine Luft kriege vor Todesangst, setzt er sich dann hin, weil er nicht im Schlaf sterben will und so, ja. Und jedenfalls hat er mir das immer gesagt und ich habe ja dann das einschätzen können, dass es eben halt nicht mehr lange mit ihm gut gehen kann und so, ja. Also wenn keine Hilfe kommt jetzt, meinetwegen Lungentransplantation oder sowas. Und jedenfalls bin ich dann nach Hause gekommen, war das Ding versiegelt und dann habe ich gesagt, was soll denn der Quatsch? Hier ist doch kein Mob passiert und so, ja. Und dann habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, hören Sie zu, ich gehe jetzt in mein Haus hinein und Sie werden mich nicht daran hindern. Und dann bin ich ins Haus hineingegangen und dann sind sie gekommen, haben geklingelt und dann hat er gesagt, ja, sie dürfen ja aber nicht in Siegel aufbrechen und so weiter und so fort. Ich sage, was soll das? Das ist mein Haus und da gehe ich rein. Und ja, und dann fingen sie eben da an rumzumaulen und so und dann sind sie wieder gegangen. Und habe ich gesagt, dann machen Sie doch, sagte, ja, das gibt aber dann eine Anzeige. Ich sage, ja, tun Sie doch, was Sie nicht lassen können, machen Sie mir eine Anzeige und gut ist. So, und dann ist der abgezogen und dann kam die Freundin von meinem Sohn und dann haben wir uns gerade so in den Arm gelegen, beide geweint und sie eben noch mehr. Und dann wollten wir uns gerade erzählen, ich sage, sitze ich doch und so und so. Und dann, so muss in der Zeit schon eine halbe Stunde vergangen sein. Dann haben die wieder geklingelt und da ich nicht so geistig da war, also so jetzt wegen der Trauer und so ein bisschen mitgenommen, habe ich eben so im Unterbewusstsein die Tür aufgemacht. Und wo ich dann den Polizisten gesehen habe, wollte ich sie wieder zudrücken. Und da haben die beiden dann die Tür mit Gewalt aufgedrückt. Und das ist erstens mal schon Hausfriedensbruch, ja. Mhm. Denn ich habe ja keinen Umgebrachten bis dato nichts getan, außer ihr Siegel da abgemacht. Und das interessiert mich ja nicht. Das ist ja mein Zuhause und da muss ich ja reingehen können. Mhm. Also was soll das? Und Mob, haben sie gesagt, ja, es ist ein Mob passiert und ich sage, ja, ich habe so einen Zirn geschissen und vergessen umzurühren. Ein Mord sei passiert? Ja. Aber der Sohn lebte doch noch. Nein, der war doch da dann tot. Aber die haben gesagt, das ist ein Tatort und der wurde versiegelt. Ich sage, ja, ich habe sie ganz schön in den Zirn geschissen und vergessen umzurühren. Mhm. Haben Sie direkt so gesagt zu der Polizei? Ja, klar. Ich habe doch keine Angst vor dem. Aber wäre ich mal lieber still gewesen. Jetzt im Nachhinein bereue ich es. Ich habe ja nicht gewusst, was die für eine Verfügungsgewalt haben. Mhm. Was passierte dann? Die haben die Tür aufgedrückt. Ja, und dann haben sie die Kleine da gepackt. Die hat so, was weiß ich, 45 Kilo gehabt, 1,60 groß war die, ganz zierlich schlank, haben sie die an den Arm gepackt und geschlenkert und gemacht und dann haben sie die rausgeschmissen. Zeugen beseitigen, ja, nennt man das. So, und dann sind sie zu mir gekommen und dann klickten gleich die Handschellen, ja, so. Haben sie mir Handschellen umgemacht. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, na, jetzt wird es ja echt kriminell. Ich sage, was soll denn das hier? Ich sage, bin ich jetzt der Mörder meines Kindes oder was? Naja, und dann haben wir da rumdiskutiert und dann haben die mich eben böse gemacht und dann bin ich richtig böse geworden. Aber ich bin nicht handgreiflich geworden. Nur verbal eben habe ich gemeckert. Ja. Wie das halt so ist. Ja. Ich musste ja mein Kind beschützen. Aber ich habe es nicht geschafft. Die haben den tatsächlich ausgeweidet. Die Dreckschweine. Davor wollte ich ihn beschützen. Er lag tot, aber tot. Nein, der ist schon einen Tag vorher gestorben. Der war schon weggebracht. Ich bin dann nur nach Hause gekommen, da war nichts mehr da. Die haben mir eben nur erzählt, dieses hier ist ein Tatort und den darf ich nicht betreten, wegen Spuren Ja. und so weiter. Ich sage, ja, ich habe so ins Hirn geschissen. Tatort. Ey, nehmen Sie das schon auf, dann kann ich gar nicht so frech sein. Das ist Hallo? nicht, ja, das ist nicht frech. Das ist genau das, was die Leute hören wollen. Brauchen Sie keine Sorgen machen. Ein Steuerberater hat gesagt, einmal im Interview, normalerweise müsste man mit einem Panzer nach Berlin fahren und reinschießen. Naja, das ist aber nicht so frech, wie wenn ich sowas sage. Aber das ist aus einem Lieblingsfilm von meinem Sohn. Ja. Sagt er, Mama, guck mal hier, der Film. Und da habe ich mir diese Szene so gemerkt. Der hat das dann auch gesagt. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Das macht nichts, aber das ist ja genau das, worauf es ankommt. Das in Fülle und Ganze, in ganzer Fülle so wiedergegeben wird, wie es gewesen ist. Ganz besonders der Aufenthalt in der Psychiatrie, das ist das Wichtigste. Und die Maßnahmen und die Tortur. War es eine Tortur? Na klar, aber... Hat man sie in Handschellen gleich in die Psychiatrie gebracht? Im Krankenwagen hat man sie mir... Das weiß ich jetzt ja auch nicht mehr, ob man sie mir da nochmal abgenommen hat. Ich möchte sagen, ja. Aber es ging gleich in die Psychiatrie? Ja. Unten in so einen Kellerraum bin ich gekommen und da war dann so ein Zwerg so ein Verborener, der hatte einen richtigen Puckel drauf. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weil ich ja dann gemerkt habe, welche Schiene die mich schien, dass ich eben geistig kaputt bin. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kannst du auch so dich auch so benehmen, ja. Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, vor dir steht reine arische Rasse und du willst jetzt hier über mich richten und Hand anlegen, du verkrüppelter Jappenzwerg. Habe ich ihn gleich erstmal zurechtgestoßen. Aber das hat er nicht in der Krankenakte reingeschrieben, also hier in meinem Protokoll. Das hat er schön außen vor gelassen. Wer war dieser Krüppel? War das ein Arzt? Ja, muss ich hier in meinen Unterlagen gucken. Also irgendeiner der Ärzte, der dort die Personen in Empfang nimmt am Anfang. Ja, Aufnahmestation. Genau. Und dann habe ich gesagt, Finke an, mir Fragen zu stellen. Und dann habe ich gesagt, ich beantworte hier nichts mehr. Mein Anwalt hat gesagt, ich soll ruhig sein und nichts mehr sagen. So, und daraufhin hat er mir dann unterstellt, dass ich nicht mitwirke hier. Und dann ist er fortgelaufen. Und dann muss ich ungefähr eine halbe Stunde warten. Ich sage, wissen Sie was, ich gehe jetzt nach Hause. Wenn der meint, dass er 3 Stunden hier auf Toilette verbringen kann und noch ein Schwätzchen halten muss und ich hier auf den warte, hat er sich geschnitten. Ich habe noch anderes zu tun. Und dann wollte ich gehen und dann war da der Wachmann mit drin und dann haben sie mich gleich wieder so festgehalten und gesagt, sie warten noch einen Moment. Und in der Zeit habe ich dann im Nachhinein erst festgestellt, haben die schon das Bett mit den Handfesseln, also mit den ganzen Fesselage schon bereit gemacht und vor der Tür gestellt gehabt. Und dann kam der Arzt wieder. Und dann hat er gesagt, ja, so wie das aussieht, sind sie ganz schön neben der Spur und wir müssen sie eine Nacht zur Beobachtung hier behalten. Ich sage, ey, ich bin hier freiwillig hergekommen und ich gehe auch freiwillig wieder nach Hause, wie das mein Anwalt gesagt hat. Und du sperrst mich hier nicht ein. Ich sage, wer es nötig hat, behandelt zu werden, das bist ja wohl du, so wie du aussiehst. Lass dir erstmal deinen Puckel wegmachen. bevor du mit mir sprichst. Mein Vater war Obersturmbannführer. Und in dem Sinne wurde ich erzogen. Aha. Hart wie Kruppstahl. Ich schaue so schnell nichts um. Und die wollten mir erzählen. Bei mir ähnlich. Die wollten mir erzählen, dass ich in Schock gekriegt habe, weil mein Sohn, und jetzt müsste ich eben neben der Spur sein und so, ja. Ich meine jetzt aber nicht, dass ich auch irgendwie so erzogen worden bin, sondern hart wie Kruppstahl sollte jeder Mensch sein in dieser Welt, ne? Ja. Und meinen Sohn habe ich genauso erzogen. Und überlegen Sie mal, was der auch für eine harte Psyche hatte. Leben Sie mal mit dieser Krankheit, wenn Sie wissen, die führt zum Tode und Sie wissen aber nicht, wann Sie dran sind. Mhm. Ja. Und wie gesagt, die meisten sterben da schon mit 3, 5, 10, 12, 15 Jahren und so. Mhm. Weil die alle übermedikamentös behandelt werden und mein Kind hat nie Medikamente gekriegt. Solange wie ich den unter meine Fittiche hatte. Und ihre Wortwahl war mehr so eine Verteidigung gegen dieses freche Vorgehen, oder? Ja, ja. Aber nicht etwa irgendwie so als Gesinnung. Ihr Vater war Sturmbannführer? Ja. Denn das war ja damals eine andere Gesinnung. Da hatte man das ja motiviert gemacht. Aber wenn Sie so mit dem Mann gesprochen haben, dann meinten Sie das eigentlich so mehr so als Retourkutsche, ne? Ja. Genau. Der wollte sie ja da behalten. Mhm. Genau. Was? Und irgendwie musste ich mich ja wehren. Was passierte so, dann? Und dann hat er gesagt, nein, ich behalte sie hier. Ich finde das für angemessen und so. Und dann ist da ein Wärter gekommen. Und dann wollte er mich anpassen, der Wärter. Und sagt, so, jetzt legen Sie sich mal hier aufs Bett. Ich sage, ich lege mich nirgendwo hin. Und fasst du mich an, hau ich dir ein paar. Ja. Und dann hat er mich an der Handgelenke gepackt und dann kam noch ein zweiter und das sind ja nur riesengroße Packer, ja. Und ich habe da nicht so die Kraft und so. Und dann haben sie mich eben überwältigt, da 3, 4, 5 Mann auf mich drauf und mich aufs Bett gepackt und festgezockt da. Tat das weh? Nein, das tat so noch nicht weh, aber eben dem Herzen tat es weh. Weil ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und ich kann das nicht haben, wenn ich eingesperrt werde oder sowas. Mhm. Da regt sich was in mir. Mhm. Da werde ich böse, wütend. Ja, und dann haben sie mich eben halt weggebracht in die Klapse da. Psychiatrie unten in diese Knochenbude. Wie lange? Und da genau das, was die Obduktion gedauert hat. Am 9. Tag kam ich früh raus. Am 9. Tag? Ja. Sie waren 9 Tage dort? Ja. Am 7. Tag wurde mein Sohn obduziert und weil sie das nicht wussten, wie lange eine Obduktion, die dauert so zwischen 5 und 9 Tagen sowas, ja. Und genauso lange haben die mich auch weggesperrt. Ja, was passierte denn nach der Fesselung? Wie lange blieben sie denn gefesselt? Das kann ich nicht mehr so genau sagen, aber das erste Mal war es über die ganze Nacht hin und den ganzen Tag noch. Und also es war schon viel zu lange. Dann habe ich nichts zu essen, nichts zu trinken gekriegt. Man hat mir zwar Trinken am Bett gestellt, aber holen Sie das mal ran, wenn Sie gefesselt sind, ja? Mhm. Und da habe ich die Schwester von morgen so gegen 10 gefragt, ich habe mal Durst und so. Und hat sie gesagt, ja, es kommt gleich jemand. Und derjenige ist dann nachmittags 17 Uhr gekommen. Und dann durfte ich 3 Schluck trinken. Ich habe in 24 Stunden, also mit dem ganzen Zuhause, also ich bin ja hier früh morgens losgefahren, ohne was zu essen. Ich hatte gerade bloß einen Schluck getrunken und dann war das bis nachmittags 17 Uhr hat sich das hingezogen. Ich durfte bei mir zu Hause nicht mehr auf Toilette gehen und nichts mehr trinken. Ja. Muss ich mal reinziehen. Und da habe ich schon 12 Stunden bald nichts mehr getrunken gehabt. Und im Krankenhaus ging das weiter. Und ich hatte so einen Durst. Die haben mir nichts gegeben. Sie waren also etwa einen Tag und eine Nacht gefesselt. Ja, genau. Und was passierte dann? Dann hat man mich irgendwann losgeschnallt und dann durfte ich über den Flur marschieren. Und da hatte ich bloß so ein Büßerhemd an, wo hinten der Popo rausguckt. Mhm. Und da hat dann eine Schwester zu mir gesagt, ich möchte doch bitte das Nachthemd hinten zuhalten. Und ich war geistig gar nicht auf das programmiert, was da hinter mir los ist, sage ich jetzt mal so, ja. Ich hatte nur einen Wunsch, wie kommst du hier schnell raus und kannst dein Kind beerdigen, ja. Ja. Ich wollte auch mein Kind nochmal gerne sehen und Abschied von nehmen, das wurde mir alles verwehrt und naja, alles scheiße. Wo waren wir stehen geblieben? Sie durfte über den Flur marschieren. Ach so, ja, genau. Und dann hieß es irgendwann, gleich kommt die Amtsrichterin und dann wurde ich da vollständig und dann hat die gesagt so, und ist Ihnen gut gekommen, geht es Ihnen gut und so. Und für den Satz alleine hätte ich es am liebsten ins Gesicht gespuckt, habe ich ja nicht gemacht. Aber so wütend war ich da. Mhm. Und dann sage ich, ich weiß nicht, was ich da alles zu der gesagt habe, aber ich hab ihr einen Fluch an den Hals gewünscht. Ich sage, Sie sind verflucht bis zum jüngsten Tag und warten Sie nur ab, die Strafe kommt. Sie werden noch an mich denken. Naja, und dann hat sie gesagt, ja, die ist wirklich verrückt, die muss eben da bleiben. Naja, was soll man denn machen mit solchen Idioten? Fragt sie mir noch, na, geht's Ihnen gut? Gefällt's Ihnen hier? Mhm. Wunderbar. Sehr schön ist das. Und vor allen Dingen, man kann als älterer Mensch nicht mehr, also ich nicht mehr, ich kann nicht so lange im Bett liegen und dann immer in eine Richtung. Und das Bett war mir zu kurz, ich bin 1,73 groß, die Knie waren halb eingeknickt. Wissen Sie, was das für ein Liegen ist, wenn Sie die Beine nicht mal durchdrücken oder eben wieder anziehen können, mhm, und sich mal nach links oder nach rechts drehen können? Dann hätte ich mir ja das alles noch hier fallen lassen. Aber ja, nicht dieses Angeschnalltsein. Hat man Ihnen Chemikalien gegeben? Ja, steht auch drin in meinem Bericht hier, können Sie irgendwann alles mal durchlesen. Die Patientin wurde gefragt und sie hatte die Wahl. Alleine dieser Satz, sie hatte die Wahl, entweder intravenös oder oral Medikamente zu nehmen. Und da habe ich zu denen gesagt, hören Sie zu, mein Kind hat man vergiftet und Sie wollen mir doch nicht allen Ernstes hier auch Ihr Gift einflößen. Ich nehme keine Tabletten und ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Tabletten genommen. Bitte dies zu respektieren. Und da hat sie gesagt, naja, wenn Sie nicht wollen, spritzen wir es. Und wenn Sie gefesselt sind, dann sagen Sie mal, wo Sie die Wahl haben. Ja, im Mund nehmen und ausspucken. Manche machen das ja so. Ja, nein, das habe ich ja auch gemacht, sonst könnte ich Ihnen ja jetzt die Geschichte nicht erzählen. Denn das sind ja Vergiss-mich-Tabletten, da wissen Sie ja nicht mehr, was Sie einen Tag zuvor erlebt haben. Mhm. Das habe ich ja alles gemacht, so schlau war ich ja auch. Aber ich meine jetzt, es geht doch erstmal darum, ans Amtsgericht wurde geschrieben, sie hatte die Wahl. Mhm. Unter Fesselung, unter Vollfesselung hatte ich die Wahl. Und ja, schon alleine der Satz passt doch nicht. Jetzt, wenn ich weg bin, rufe ich wieder an. Moment mal, ich muss erst mal eine Strippe dran machen hier. War nämlich der Akku leer. Mhm. Manchmal schaltet sich's auch aus, aber dann rufe ich wieder an. Mhm. Wo waren wir hier stehen geblieben? Das sind die Nachfolgen, die ich von dieser Tortur habe, dieses Austrocknen des Gehirns, dass ich jetzt dermaßen immense Konzentrationsschwächen habe. Ich kann kein längeres Gespräch mehr führen, ohne dass mir der Faden abhanden kommt und so. Sie merken es ja selber. Das habe ich jetzt, seitdem ich da im Krankenhaus war. Was hat man Ihnen da dann gegeben? Seroquel? Ja, diese Medikamente sogar noch hier. Mich interessieren immer die Beipackzettel dazu. Die hätte ich auch gerne in Kopie. Ja, nee, die haben sie mir nicht gegeben. Die haben mir bloß die Tabletten hier. Soll ich zu Hause weiter... Ach so, weiter freiwillig auch noch. Ja, soll ich denn zu Hause weiternehmen? Die bräuchte ich unbedingt. Ja, und da habe ich das gekriegt und so einen kleinen Schnaps. Ja, und den kleinen Schnaps, da habe ich, also ich habe dann erst die Tablette im Mund genommen, die habe ich unter die Zunge gepackt und dann habe ich erst habe ich den Schnaps getrunken und dann habe ich dazu einen Schluck Wasser gekriegt, habe das so in den Mund genommen und dann gleich wieder ins Wasser alles reingespuckt, wissen Sie, wie ich meine? Ja. Also so, dass ich den Schnaps nicht genommen habe und dann habe ich zu der so gemacht, als wie, jetzt schlucke ich es runter. Und dann hat sie mir die Pille gegeben und dann habe ich nochmal so gemacht, aber ich durfte ja jetzt das Wasser auch nicht mehr trinken, ja, da war ja schon der Cocktail drin. Dann habe ich nochmal so gemacht und wieder alles ausgespuckt und die Tablette aber unter der Zunge behalten und dann ist sie schnell wieder abgehauen, dann habe ich die ins Bett gespuckt. Ja. Und also so ein bisschen hingespuckt, dass ich sie dann mit den gefesselten Händen weglegen konnte. So. Ja. Ja. War es ein durchsichtiger Schnaps? Ja, genau. Den man im Wasser also nicht sehen konnte. Er hatte also das Wasser nicht etwa braun gefärbt. Oh, nee, darum ja eben. Da hat das dann gut gepasst. Ja. Was war es denn gewesen? War das Seroquel? Was der Schnaps war, weiß ich nicht. Die Tabletten, Tablette, ja. Ja. War dann noch was anderes dabei? Später? Oder nur dieses eine Mittel? Nur das und einmal war ich böse. Da habe ich dann Krach gemacht, weil die mich endlich losschnallen sollten, weil ich so nicht mehr liegen konnte. Habe ich dann mit dem Arm so mit diesen Metalldingern gegens Bett geklappert und dann haben sie mich rausgeschoben. In so einen Speiseraum da rein oder irgendwas, wo ich dann ganz alleine war und weiter Krach machen konnte. Und dann sind sie gekommen und naja, da haben sie sicher telefoniert, dürfen wir die eine Spritze geben? Ja, wenn die nicht still ist, kriegt sie eine Spritze. Und das war nämlich, da habe ich dann gemerkt, ich konnte mich am nächsten Tag an das, was da so passiert war, nur noch lückenhaft erinnern. Also da habe ich gemerkt, dass das hier Sachen sind, dass wenn ich aus Krankenhaus komme und ich hätte das alles genommen, dass ich mich hinterher nicht daran erinnert hätte, was die mit mir gemacht haben. Darum kann ich es ja auch erzählen. Darum können das auch die meisten nicht wiedergeben, was da mit denen passiert. Weil das so eine Vergiss-mich-Tabletten sind. Was war denn da alles, was gibt es denn alles zu berichten aus der Psychiatrie? War das, die meisten meinen ja, es wäre eine Heilbehandlung. Ist das Wort angemessen? Nein. Die haben da gar nicht mit mir gesprochen. Unten auf der Station. Ich meine die Psychiatrie im Allgemeinen. Ist das etwas Heilendes, darf man das so sagen? Nein, ist es nicht. Das ist gegen die Menschenwürde. Also das verstößt gegen sämtliches Grundgesetz hier, was wir haben. Ich weiß ja nicht, was da alles drin geschrieben steht, jedenfalls. Ja, wie zum Beispiel Freizügigkeit. Also das Fesseln ist ja verboten. Da wurde ein Richter aus dem Raum aus dem Raum Stuttgart war es wohl, zu mehreren Jahren Haft verurteilt. 4,5 Jahre Knast waren es etwa gewesen, weil er in über 40 Fällen etwa Leute ans Bett fesseln ließ. Der Mann wurde in den Knast befördert für das, was man bei ihnen gemacht hat. Das durfte man nicht. Ach, Das geht überhaupt nicht, dass man einen Menschen in Ketten hält, egal, es sei denn, es ist jetzt wirklich so ein durchgeknallter wie der hier in Frankreich jetzt, der da die alle erschossen hat, wenn so einer losgeht, dass ich den dann mal fixieren muss, da sehe ich das dann auch ein. Aber ich kann doch nicht hier eine wehrlose Frau, die gerade vom Tod ihres Sohnes erfahren hat, zu Hause in Handschellen packen und dann darf sie zu Hause nicht mal mehr auf Toilette gehen, ohne dass die Bullen dabei stehen und zugucken. Wie pervers und krank ist denn sowas? Und jetzt hören Sie die Stimme meines Sohnes. Mein Sohn, der hat immer so gesprochen. Und das kommt jetzt richtig so, die Stimme meines Sohnes in mir durch, weil er mich immer noch beschützen will. Der hatte von seinem Vater den Auftrag gekriegt. Wenn er nicht zu Hause ist, dann hat er auf Mutti aufzupassen. Heute kriegen die Worte Gewicht. Und wenn man so ganz alleine ist, ich habe keine Verwandten, nichts mehr, außer noch meine Schwester, aber die wohnt zu weit weg, also wir haben so kaum Kontakt. Die hat mich eben bloß einmal im Krankenhaus besucht und die hat das eben auch gesehen, wie gefesselt ich war, wie blitzeblau die Hände und geschwollen Hände und Füße, alles voller blauer Flecken. Moment, mehrere blaue Flecken? Ja, na klar. Ja, warum waren denn andere Körperteile auch blau? Hat man sie dann irgendwie noch gewalttätig behandelt? Angefasst? Naja, nein, nur wenn sie mich eben halt festbinden wollten, dann haben sich so 5, 6 Mann auf mich gestürzt, mir alle Gliedmaßen festgehalten und da gab es dann schon ein paar blaue Flecke. Aber geschlagen in dem Sinne haben sie mich nicht. War das denn nur einmal vorgekommen, dass sie gefesselt wurden? Nein, öfters. In den 9 Tagen? Ja. War das jedes Mal der Zweck, dass Sie da Tabletten nehmen sollten oder was war der Grund? Nein, zum Beispiel durfte ich ja dann einmal da auf dem Flur spazieren gehen und da ich nicht wusste, überhaupt so von Psychiatrien, ich kenne kein Krankenhaus von innen, ich habe Ihnen ja gesagt, ich war bisher noch nicht krank und kenne mich überhaupt nicht aus in Krankenhäusern. Und da ich auch nicht wusste, wo die mich hingebracht haben, es ist ja jetzt alles erst im Nachhinein, habe ich das begriffen, wo ich da war, auf eine geschlossene Psychiatrie, ja. Aber vorher, ich durfte ja da nicht raus und nichts, also man konnte sich ja nicht orientieren. Und da habe ich dann so gedacht, naja, jetzt bist du endlich frei hier. Dann war ich so mal kurz guter Dinge so und habe gedacht, naja, guckst mal hier rein, in jedes Zimmer rein. Und habe eben guten Tag oder so gesagt. Und da hat die Schwester dann ins Buch hier geschrieben, und das sind die wichtigen Worte auf einer Psychiatrie: Ich störe den stationären Frieden. Und die Patienten haben Angst vor mir. Überlegen Sie mal, was das für wichtige Worte sind in einer Psychiatrie. Die Patienten haben Angst vor mir. Also ich bin allgemein gefährlich. Mhm. Ich rase darum mit dem Messer und will jenen abstechen. Überlegen Sie mal, so eine Lügengeschichte hat die da reingeschrieben. Und dann habe ich mich da mit jemand unterhalten. Und bei den meisten Leuten habe ich gesehen, die da so rumgelaufen sind, dass die eben gar nicht da waren. Wissen Sie, also mit Medikamenten dermaßen betäubt, dass sie ja wirklich nur die Körperhülle rumgelaufen ist. Die Seele, die war ganz woanders. Also das Sein war ganz woanders. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig interpretiere. Aber da sind eben nur so die Hüllen rumgelaufen. Wissen Sie, ob sie die... Roboter, manche sagen wie Roboter. Ja, genau so sind die rumgelaufen, also eben ohne Seele, kann man sagen, sind da die Stoffhüllen rumgelaufen und da habe ich dann gemerkt, dass mit den Leuten was nicht stimmt, weil ich ja da immer noch nicht gewusst habe, auf was von einer Station ich bin. Ich habe gedacht, es wäre eine normale Krankenstation, ja, und da muss ich ja dann erstmal hier in mich hin und orientieren, wo ich da denn überhaupt bin. Und dann habe ich mich mit einem unterhalten. Und der hat gesagt, der leidet so an die polare Störung und so. Und dann sage ich, aha, was ist denn das? Und dann hat er da irgendwas gesagt, aber ich habe das gar nicht so mitbekommen, ist ja auch egal. Und jedenfalls habe ich dann mit denen so Pläne geschmiedet. Ich sage, du, weißt du was, wie kommt man hier am besten raus? Ich wollte ausbrechen, ja, ist ja auch normal, verständlich. Ja. Und dann hat er gesagt, naja, müssen wir mal einen Plan machen. Und die Alte, die hat das vom Häuschen aus, das ist ja alles so umglast, gesehen, dass ich mit denen kichere und eben Spaß habe und mich gut mit denen verstehe, ja. Und wissen Sie, was sie dann mit denen? Dann musste ich zur Richterin und in der Zeit haben die den gepackt und gleich wieder gefesselt, damit der mir nichts erzählen kann, was da so auf Station oder so eben abläuft, ja. Aber der hat mir schon alles erzählt gehabt. Jetzt machen Sie mal ein paar Punkte. Was hat er Ihnen erzählt? Jetzt sind wir gerade bei dem Thema. Naja, er hat so nichts Konkretes erzählt, er hat ihnen nur gesagt, dass man hier drin eben misshandelt wird und das werde ich eben auch mal erfahren. Ich sage, du, das habe ich schon erfahren. Er ist nicht ins Detail gegangen, mhm, weil sie uns beobachtet hat. Wir mussten Pläne schmieden, wie wir hier rauskommen. Wissen Sie, das war mir wichtiger, als dass er mir erzählt, was da drin los war. Und dann haben die den weggesperrt und dann durfte ich nie wieder mit denen reden. Also die haben den quasi aufgrund dessen, dass der sich mit mir unterhalten hat, weggesperrt und wieder gefoltert, also sprich festgebunden und Beruhigungsmedikamente gegeben. Und das läuft eindeutig für mich unter Folter, obwohl der so nichts sich hat zu Schulden kommen lassen. Mhm. Ja, sicher. Ich bezeichne diese Anstalten üblicherweise auch als Folterlager oder so. Ich war ja selbst auch mal in einer Psychiatrie. Ich wurde zwar nie gefesselt, aber ich weiß, ich hatte normalerweise, also eine lange Zeit aufgrund dieser Giftstoffe von morgens bis abends nur an daran gedacht, wie bringe ich mich um? Hm, ne? Ich weiß, wie das ist. Ich weiß. Aber nicht aufgrund irgendwelcher Geschehnisse der Vergangenheit, sondern weil es einfach eine Folter war, dass man da in einem eiskalten Raum war. Man konnte nur einen Gang auf und ab gehen, damit man überhaupt die Temperatur aushalten konnte. Und das Ganze über Monate. Andere saßen da dumm und doof rum und haben Klammern gemacht. Oder andere dumme, einfache, primitive Arbeiten. Und ich habe das aus Trotz natürlich nicht gemacht. Ich hatte für so ein kriminelles Pack nicht zu arbeiten. Also auf dieser Station, wo ich da war, da gab es überhaupt keine Geselligkeiten, kein Nichts. Da musste jeder in seine Hütte verschwinden. Das Einzige, was mal gestattet war, wenn eine so robotermäßig war, dann durfte sie mal 3 Schritte über den Flur. Ansonsten hat jeder in seine Hütte zu bleiben. So war das da. Und von wegen gemeinschaftlich essen oder sowas hat es da nicht gegeben. Häufig ist es so, man ist erst auf der Aufnahmestation, bekommt dann den Zugang in ein anderes Haus, wo man auch nach draußen gehen kann. Aber Sie waren immer in der geschlossenen Abteilung. Ja, ich durfte nicht raus, gar nichts. Und das war ja das Schlimme daran. Ich sage, wissen Sie was, ich habe eine Beerdigung vorzubereiten. Ich brauche das Telefon. Ich möchte jetzt telefonieren. Ich durfte nicht telefonieren, nichts. Und dann, wie war es weiter, dann habe ich eben so dieses Foltern nicht mehr ausgehalten, weil ich einfach nicht mehr liegen konnte. Es war mir alles nichts mehr. Ich musste nach Hause mein Kind beerdigen, die Beerdigung vorbereiten und so. Ich hatte eigentlich nur den Drang, dass ich raus wollte. Damit war ich den ganzen Tag beschäftigt. Und wie ging es denn weiter? Ja, es war so, dass als Sie dann rauskamen, da hatten Sie noch 24 Stunden Zeit oder so etwa, ne? Nee, ich war ja noch nicht draußen. Jetzt kommt ja erstmal noch, was da in der Anstalt los war. Ja. Also ich durfte nicht auf Toilette gehen. Wenn, dann wurde so ein Schieber gebracht und dann stand da ein Mann daneben und dann hat er zugeguckt und ich habe denen erklärt, ich kann weder auf so ein Schieber noch schon gar nicht, wenn da einer mit zuguckt. Mhm. Ja. Und ich habe gesagt, ich bin ein anständiger Mensch und ich erwarte, dass man das respektiert und dass ich jetzt 2 Schritte hin von mir war die Toilette im Zimmer. Da durfte ich nicht hingehen. Moment, Sie hatten auf dem eigenen Zimmer eine Toilette, die Sie nicht benutzen durften? Nein, nicht benutzen durften. Ich habe den ganzen Tag dann angehalten und irgendwann konnte ich nicht mehr und dann habe ich ins Bett gepinkelt. Aber was wäre denn passiert, wenn Sie zur Toilette gegangen wären? Ich konnte doch nicht, ich war doch festgeschnallt. Ach so, das war's gewesen. Ja. Ja. Man hat sie also nicht einmal für den Toilettengang hat man sie weggeschnallt, losgeschnallt. Ja, nein, nichts. Auch mit dem Trinken so, das hatte ich ja schon erwähnt, das gab es dann mal alle paar Stunden, gab es einen kleinen Schluck. So, das war's. Ja, ein ich war völlig ausgetrocknet, ja. Verhungert. Ich habe da bloß eine Mahlzeit gekriegt am Tag. An mehr kann ich mich gar nicht erinnern. Einmal am Tag durften Sie essen? Ja. Also ein richtiges kriminelles, totalitäres System? Ja, genau. Genau das Gegenteil von dem, was eigentlich ein vernünftiger Arzt machen müsste. Ja, die müssten mich zum Beispiel frühmorgens waschen, die Haare kämmen, die Zähne putzen. Das ist in 3 Tagen, dass ich gefesselt war, nicht einmal passiert. Und ich habe ins Bett gepinkelt und die haben mich nicht gewaschen, nicht sauber gemacht, gar nichts. Waren Sie 3 Tage lang gefesselt? Ja. Ja, zwischendurch mal 3, weil da die Amtsrichterin kam. Mhm. Und mein Richter selber hatte ich dann mal besucht. Da wurde ich dann immer vorher losgeschnallt. Mhm. Und den Rechtspfleger, der bei der Amtsrichterin mit bei war, den habe ich dann später, als ich entlassen wurde, angerufen. Ich sagen Sie mal, Sie wollten der Rechtsverteidiger von mir sein? Ich sage, es geht ja wohl gar nicht. Ich sage, haben Sie nicht gesehen, wie ich da gefoltert wurde? Sagt er, nee, ich habe Sie da auf dem Flur auf und ab gehen sehen. Da wissen die genau, wann in etwa die Richterin kommt. Eine halbe Stunde vorher wird man losgemacht, dann sagen sie hier, gehen sie hier ein bisschen hin und her und dann sehen die einen da irgendwo aus irgendeiner Tür oder so. Ich habe es selber nicht gesehen, dass sie mich beobachten konnten, sage ich mal so. Und da sagt er zu mir, das bilden sie sich nur ein, dass sie gefesselt waren. Ich habe das anders gesehen, sie sind da frei rummarschiert. Hat man Ihnen das so ins Gesicht gesagt? Sie würden sich eingebildet haben, dass Sie gefesselt waren? Ja. Das hat der Rechtspfleger mir gesagt am Telefon im Nachhinein. Ich sage, du merkst doch wohl auch nichts mehr. Und wenn mich ein Mensch nicht respektiert, dann tue ich das auch nicht und du zu dem. So einfach geht das bei mir. Mhm. Hat denn sonst noch jemand bestritten, dass Sie gefesselt waren? Ja, der Rechtspfleger. Ja, aber die sogenannten Ärzte hätten sie doch auch dazu äußern müssen. Ja, die haben sie ja nicht gefragt. Und da war ich doch dann schon raus aus dem Krankenhaus. Da habe ich doch den erst im Nachhinein zur Rede gestellt, was der für mich gemacht hat. Sagte, na so böse wie sie waren. Ich sage, hören Sie mal zu, wenn Sie 24 Stunden am Stück gefesselt sind und nicht zu essen, zu trinken kriegen, dann möchte ich Sie mal sehen. Ob sie dann nicht auch böse sind. Mhm. Aber der Rechtspfleger hat zu Ihnen gesagt, Sie würden sich das nur eingebildet haben, gefesselt zu sein. Ja, ja. Gefesselt gewesen nicht, zu sein. Er hat gesagt, das war nicht so, ich habe das gesehen, Sie sind auf dem Flur rumgelaufen. Mhm. So, das hat er wortwörtlich zu mir gesagt. Ich sage, naja, dann bin ich im falschen Film gewesen. Kann auch sein. Sagt er, ja, wenn man einen Todesfall hat, da bringt man schon mal gern was durcheinander. Waren das die Erlebnisse in der Psychiatrie oder gab es noch was? Ja, dann kam die Ärztin als, das war noch später so. Und dann habe ich erstmal versucht, einen guten Bekannten, den ich so halbwegs vertraue, anzurufen. Oder er hat mich angerufen. So, ich durfte ja nicht telefonieren. Er hat mich angerufen. Und dann habe ich gesagt, ehe du jetzt hier weiterredest, ich werde hier gefoltert und Dings und sonst was. Ich kriege nichts zu trinken. Habe ich denen alles erzählt? Ich darf nicht auf Toilette gehen. Ich sage, hilf mir bitte, sonst sterbe ich hier drin und so. Und zu der Zeit ging es mir ja dann wirklich emotional sehr schlecht so, ja. Und dann hat er habe ich gesagt, ruf sofort meinen Richter an hier und sag denen, dass ich sterbe hier drin, die mogeln mich tot. Und daraufhin hat er dann veranlasst, dass ich auf eine andere Station komme. Und dann hat man mich, wie war das jetzt? Ja, wieder aufs Bett geschnallt, die ganzen Sachen. Da hat dann mittlerweile mir ein Freund von meinem Sohn Sachen ins Krankenhaus gebracht, dass ich mal was anziehen konnte und so. Und das hat man mir alles aufs Bett gepackt und man hat kein Wort mit mir gesprochen. Ich habe nicht gewusst, wo ich hinkomme und so weiter. Die waren natürlich jetzt pappesatt. Der Richter wird die wieder zusammengeschissen haben, wie die eben halt mit mir umgehen und so, ja. Und da war dann die Brassig, die Alte, die dann immer so eine Lügengeschichten erzählt hat und also ins Heft geschrieben hat. Und dann haben die mich eben in den Fahrstuhl geladen und weggebracht. Und jetzt hatte ich Todesangst, weil ich nicht wusste, wo bringen die mich hin. Bringen die mich jetzt in den Keller, weil ich immer so böse bin? Wird es da jetzt noch schlimmer? Also ich hatte jetzt wahnsinnige Vorstellungen von dem, wo ich jetzt hinkommen könnte, ja? Ja. Also dass das nur noch schlimmer werden kann als besser. Und dann habe ich versucht, so, ich lach ja, versucht mal immer so den Kopf ein bisschen zu heben, dass ich was lesen konnte. Und dann stand da Geronto-Abteilung. Ja, was weiß ich denn? Das ist Griechisch für alt. Aber was, oder Latein, ist ja auch egal. Ich glaube Griechisch. Ist ja auch egal. Jedenfalls Latein. Jedenfalls Geronto-Abteilung. Das hört sich schon so böse an, dieses Wort Geronto. Denke ich, oh Gott, wo kommst du jetzt hier hin? Und dann kriegt man natürlich Herzrasen, Beklemmung, sowas alles, wissen Sie? Mhm. Also emotional schaukeln sie sich dann auf, weil ja, wie gesagt, es hat keiner was gesagt. Und dann haben sie mich da reingeschoben auf die Station und dann war erstmal soweit alles ruhig. Und dann habe ich das da so alles beobachtet, dieses Treiben da auf Station. Und habe ich gedacht, naja, sehr viel schlimmer sieht es ja hier auch nicht aus als unten. Ich habe aber erst gedacht, die fahren mit mir irgendwie so in den Keller, in so einem Verlies oder sowas, ja. Aber es war eben nicht, ich bin eine Station dann höher oder tiefer gekommen, weiß ich nicht mehr, wie wir gefahren sind. Jedenfalls dann da auf die alten Station und dann stand da so eine junge Schwester an meinem Bett. Und da ich jetzt wieder so böse war, so in mir, habe ich die dann auch gleich angemotzt. Ja, denke ich, naja, wenn ich schon verrückt bin, dann kannst du hier auch sagen, was du denkst. Und dann habe ich diesen kleinen Lehrling darunter gemacht und habe ich gesagt, hast du schon mal ein Spiegel geguckt, was du für ein hässliches Kackgesicht hast? Jetzt im Nachhinein tut es mir bald ein bisschen leid, aber so ist das nun mal. Wenn man sich zu Unrecht behandelt fühlt, dann schert man auch alle über einen Kamm. Alle, die da arbeiten, waren jetzt für mich Feinde. Böse Menschen. Mhm. Böse Menschen. Also konnte ich denen auch was Böses tun. Und da ich gefesselt war und so mich nicht wehren konnte, konnte ich es eben halt nur verbal. Ja. Und da hätten sie mal ihr Gesicht sehen müssen, wie das aus dem Gesicht gefallen ist, wo ich das gesagt habe. Denke ich, ha, schön, hast du wieder einen Pluspunkt. Also für mich eine innere Genugtuung, dass ich wieder jemanden wehtun konnte. Wissen Sie? Ja. Das hat mir innerlich ein bisschen Erleichterung gebracht, weil sie mir ja auch wehgetan haben. Ja. Was passierte dort? Da muss ich erst mal eine halbe Stunde dann so liegen. Keiner hat sich um mich gekümmert. Und dann haben sie mich irgendwo in ein Zimmer geschoben. Und erstmal hat man mich losgeschnallt. Und dann hat man mich ins Zimmer geschoben. Und dann lag ich da auch eine Weile. Und dann kamen auf einmal etliche Pfleger und Schwestern. So, und jetzt im Nachhinein ist mir klar geworden, dass die den Bericht von unten, von der Station gelesen haben. Und da stand dann eben drin, ich störe den, so, den stationären Frieden und die Patienten haben Angst vor mir, ja? Und ich habe ihm ja eben gesagt, das sind sehr gewichtige Worte in einer Psychiatrie. So, und jetzt haben die das alles gelesen, diese Lügen da, dass ich meinetwegen die Patienten da unten verrückt mache oder so, war gar nicht an dem. Jetzt sind die alle gekommen da zu acht oder so und alle um mein Bett rum. Und dann wurde mir schon wieder anders. Dann habe ich gewusst, jetzt passiert gleich wieder was. Und dann hat einer gesagt, los. Und dann auf Kommando ging das. Alle wieder auf mich gestürzt. Wissen Sie, wie ekelhaft sowas ist? Da finde ich gar keine Wortbeschreibung für. Das geht einfach nicht. Wenn so viele Menschen auf ihn drauf zu und dann die Arme und Beine packen und den Körper. Hallo? Ja. Das klimpert hier immer mal drin. Ich will hoffen, dass das hier bleibt, dass sie nicht abschalten. Aber wenn, dann rufe ich wieder an. Ja. Jedenfalls haben die sich alle auf mich gestürzt, die Arme, Beine, Körper nach hinten gedrückt und dann haben sie mich wieder festgeschnallt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, jetzt geht das hier ja weiter. Aber bloß aufgrund dessen, weil die solchen Scheiß in meine Krankenakte da reingeschrieben hat. Mhm. Ja, und dann war ich bis zum nächsten Morgen wieder gefesselt. Und dann war um 10 sowas Visite. Und dann habe ich gedacht, jetzt drehst du den Kopf zur Seite, guckst keinen mehr an, sprichst mit keinem mehr, habe ich so wie apathisch so mein Bettpfosten da so angeguckt. Also ich hatte ja ein Gitter dran, damit ich nicht rausfallen kann. Ich könnte mir ja sonst was brechen oder ausrücken, abhauen. Jedenfalls habe ich dann so auf mein Bettdings da geguckt. Und dann kam die Visite und im Augenwinkel habe ich so gesehen, der Doktor hat mich eine ganze Weile schweigend beobachtet. Und da habe ich genau gemerkt, das war so Telepathie, dass der sich im Inneren gesagt hat, was haben wir denn hier? Die ist ja hier völlig fehl am Platze. Genau das hat der gedacht. Wahrscheinlich gedacht. Ja, nee, das hat er 100% gedacht. Diese Frau ist hier völlig verkehrt bei uns in der Psychiatrie. Man nennt das fehlplatziert. Ja, ist egal, wie man es nennt. Jedenfalls hat er so gedacht und ich habe das gespürt, aufgenommen. Und dann hat er versucht, mit mir zu sprechen und ich habe aber nicht geantwortet. Und dann... Aus Sorge, dass er Ihnen nur dadurch neue Nachteile verschafft? Warum haben wir mit ihm gesprochen? Nein. Bei diesen Menschen hatte ich zum ersten Mal ein gutes Gefühl. Er hatte ein reines Gewissen. Das war der Einzige, der nicht bekloppt war auf dieser Station. Alle anderen, die hatten voll einen weg. Wenn sie jeden Tag mit Irren zu tun haben, färbt das im Laufe der Jahre ab. Und die Schwester da, die alte Schwester, die hatte voll einen am Senkel, die immer so nachteilig über mich geschrieben hat, ja. Warum hatten Sie mit dem Mann nicht gesprochen? Weiß ich nicht. Ja, weil ich dachte, es geht jetzt weiter. Die haben mich ja wieder gefesselt, die ganze Nacht und so weiter. Und jetzt kommt der Nächste und sagt dann, wenn ich jetzt ein Wort mit denen rede, dann weiß ich sowieso, ich sage wieder was Böses und dann wird es wieder gegen mich verwandt. Also habe ich gedacht, jetzt hältst du ganzen Schnabel, rührst dich nicht mehr, bewegst dich nicht mehr und so weiter. Und irgendwie habe ich da Mitleid in ihm ausgelöst oder was weiß ich. Jedenfalls ist er dann weitergegangen und nachdem dann die Visite beendet war, weiß ich nicht mehr wie lange, eine halbe Stunde oder so, sind dann die Schwestern gekommen, haben mich losgeschnallt und dann bin ich zur Toilette gegangen und danach habe ich gedacht, was machst du jetzt hier? Auf Station darfst du nicht gehen, du darfst keine Tür öffnen und guten Tag oder guten Morgen zu den anderen Leuten sagen. Also legst du dich jetzt schön still ins Bett, damit du ja nicht wieder gefesselt wirst. So, und dann kam die Schwester rein und hat zu mir gesagt, na hören Sie mal zu, Frau Müller, so geht es aber nicht. Sie bleiben hier nicht den ganzen Tag im Bett liegen. Wir haben hier ein soziales Stationsleben und es ist gleich Mittagszeit und bei uns wird die Mahlzeit gemeinsam eingenommen. Das war wie ein Schlag vorm Kopf. Da habe ich gedacht, wo bist du denn jetzt hier? Wissen Sie? Es war das ganze Gegenteil von dem, was ich da unten gelernt habe. Ja. Da muss ich in meine Hütte verschwinden und wenn ich was gesagt habe, dann wurdest du gefesselt. Also eben auch schon vorher gefesselt, aber wenn du dann noch was gesagt hast, dann wurdest du noch länger gefesselt. So. Und die hat dann gesagt, so, in 10 Minuten ist Essen und dann möchte ich sie da vorne im Speiseraum sehen. Dann habe ich mich aufgerappelt und nach dem 4. Tag, ich war noch nicht gewaschen. So, dann habe ich mich aufgerappelt und bin dann so mit meinen zotteligen Haaren und gewaschen zum Mittag gegangen und dann hat da Musik gespielt. Die ganzen alten Leute waren schöne Schlager im Radio. Und wie ich dann so in der Tür stand und die ganzen Leute da gesehen habe, muss ich ja froh sein. Ja, was hatten Sie denn da gesehen? Da saßen alte Leute. Ja, weil da so ein Frieden herrscht hat auf dieser Station. Davon war ich so überwältigt, weil ich das unten nicht kennengelernt habe. Das Gegenteil. Ja, genau. Da oben ging es mir dann gut. Jetzt sagen Sie mal, warum hatten Sie denn Todesangst gehabt auf der alten Station? Hatten Sie doch telefoniert und gesagt, Sie würden vielleicht sterben können dadurch? Hatten Sie vorhin erzählt? Ich habe gesagt, dieses Foltern und so, das halte ich nicht lange durch. Ja? Da sterbe ich. Das sagt man so hin. Ja, da meinte ich aber jetzt, Sie meinten mit diesem Foltern jetzt das Fesseln und noch mehr? Oder nur das Fesseln? Ja, eben dieses nicht trinken dürfen. Was meinen Sie wohl? Ich habe ja 4 Kilo abgenommen in 12 Stunden. Ja. Nicht in 24 Stunden, in 12 Stunden 4 Kilo abgenommen. Da können Sie wissen, wie viel Wasser ich verloren habe. Also das ganze Wasser war aus dem Körper und das ist nämlich lebensbedrohlich, wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, wenn sie orange pinkeln und nicht so hellgelb. Dann sehen Sie schon, dass die Nieren nicht mehr richtig durchspült werden. Und das ist alles gesundheitsgefährdend, was die da gemacht haben. Ja. Und gerade ein älterer Mensch braucht mehr zu trinken. Ja. Dadurch habe ich ja jetzt eine kleine Macke und kann mich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren, verliere schnell den Faden. Das sind alles Dinge, was ich vorher nie hatte. Wahrscheinlich kam es aber doch durch dieses Seroquel. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob die Tabletten dran schuld waren. Sie kamen auf diese Station und sahen diese vielen alten Leute dort. Und da war es friedlich. Ja, genau. Und dann konnte ich zum ersten Mal, normal wie ein Mensch, wurde ich da auch als Mensch so behandelt. Und dann konnte ich erstmal seelisch auch wieder runterkommen und mich auch selber als Mensch erstmal wieder fühlen, ja? Ja. Noch eins muss ich erzählen von unten von der Station. Da durfte ich dann mal wieder nach so und so vielen Stunden Folterung, wurde ich dann mal wieder losgeschnallt. Weil der Richter gekommen ist, der hat mich besucht. So, da haben sie mich losgeschnallt. Und dann machen die ja das schon immer eine halbe oder eine Stunde vorher, damit das eben keiner sieht, ja, dass man gefesselt ist. Und da hatte ich dann immer noch dieses Büßerhemdchen an. Und dann ich habe mich schmutzig gefühlt. Die Seele war schmutzig. Das müssen Sie alles mal so mit verstehen, wissen Sie? Und dann habe ich gedacht, weil die eine Schwester mal gesagt hat, da guckt hinten der Popo raus. Und dann habe ich das Nachthemd zusammengebunden. Und dann hat das so ein schönes Kleid ergeben. Und Ich habe auch ausgesprochen schöne Beine und die waren auch schön gebräunt noch von der Sonne und so, war ja Sommer. Und dann habe ich so rote Pumps, ganz spitz vorne und so. Und naja, jedenfalls sah das ganz neckisch aus und so. Und da hat sie auch in ihr Buch reingeschrieben, ich kleide mich wie eine Nutte oder so, so in der Art. Und versuche da die Männer auf Station anzumachen und im Kopf zu vertrieben. Das habe ich überhaupt nicht damit bezweckt. Ich wollte nur für mich mal das Gefühl haben, dass ich wieder ein Mensch bin. Verstehen Sie mal, nach 3 Tagen Foltern und so weiter. Wissen Sie? Und nicht gewaschen sein und so. Ich habe mich so schmutzig gefühlt und da habe ich mir eben so ein Kleid draus gebastelt und da hat doch die gleich wieder das so ins Gegenteil verkehrt. Und aber man sieht auch, sie ist gleich drauf angesprungen. Mhm. Ich wollte mich nur für den Moment mal wieder als Mensch fühlen, wissen Sie? Und die hat das so ausge... Ich habe da gar keinen Mann gesehen auf Station. Die waren ja ständig alle auf ihr Zimmer. Das hatte ich ja schon immer jetzt gesagt, da unten auf der Station. Da gab es ja kein soziales Leben, nichts. Mhm. Mein Vater pflegt schon immer zu sagen, da wo man singt, da lasst euch ruhig nieder. Nur böse Menschen haben keine Lieder. Und da unten auf Station war keine Musik. Und jedenfalls bin ich da hochgekommen und dann da in den Speiseraum und da hat es mich emotional so gepackt, dass ich erstmal weinen musste. Und dann hat die Schwester gesagt, geht's Ihnen nicht gut? Ich sage doch, mir geht's im Moment sehr gut. Ja. Und dann? Ja, und dann hat eine Schwester im nächsten Tag dann war da eine andere Schwester und eine jüngere so und die hat dann gesagt, ja, ich kann gar nicht verstehen, weshalb man sie hier festhält. Ich sage, sehen Sie, ich auch nicht. So, so. Dann kamen Sie raus? Das hat dann die Schwester gesagt, nein, und dann hat mich erst diese Psychologin da begutachtet. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt bist du clever und redest der nach dem Mund. Und dann hat sie mir aufgezählt, an wie viel Psychosen ich leide und dass ich schwer, schwer krank bin. So, so. Oder krank geworden bin, hätte man sagen müssen, ne? Ja, aber ich bin sehr schwer krank und bräuchte unbedingt Behandlung. Ja, ja, ja. Und wo ich die ins Gesicht geguckt habe, ekelhaft, was? Kein Gesicht verzogen, die Stimme immer auf ein Level, keine Emotionen in der Stimme, nichts. Die ist schon tot, bloß es hat ihr noch keiner gesagt. Aber bloß konnte ich sie ja nicht sagen, weil ich raus wollte, ja. Sonst hätten die mich noch länger da behalten, denke ich, ja. Ich sage, wissen Sie, ich gebe ja zu, dass ich ganz schön Schlagseite habe und so und dass ich mich mal demnächst, aber ich muss jetzt erstmal raus und mein Kind beerdigen. So habe ich dann zu der gesagt, ja, habe ich der nach dem Mund geredet. Sagt sie, naja, das ist ja auch schon viel wert, wenn sie es eingehen, dass sie hier bei uns in den richtigen Händen sind. Überlegen Sie mal, das sagen die mit einer Überzeugung. Hm. Schon alleine für den Satz hätte ich sie am liebsten ein paar eine Schnauze hauen, dass ich da richtig bin. Ja. Und dass ich unbedingt Behandlung bedürfte. Naja. So, und was passierte dann? Ging es weiter? Ja, und dann am nächsten Tag wurde ich dann entlassen. Und ich habe das auch den Arzt da, zu dem ich so einen guten Draht hatte, also zu dem Chefarzt war der, glaube ich, ja, Chefarzt. Zu denen habe ich das auch gesagt. Ich sage, hören Sie mal zu, also wo wir beide mal alleine waren. Ich sage, sowas geht hier gar nicht. Ich sage, das ist ja so menschenfeindlich. Ich sage, Ihre Station geht ja noch, aber die hier drunter, die ist ja so menschenfeindlich. Ich sage, da werden ja richtige Verbrechen verübt, bin ich jetzt nicht drauf gekommen. Mhm. Da finden ja richtige Verbrechen am Menschen statt. Und da hat er nichts zu mir gesagt. Er hat geschwiegen. Ja, ja. Zustimmend geschwiegen. Genau. Was waren das für Verbrechen bei den anderen? Meinten Sie auch Fesselungen zum Beispiel? Oder? Fesselungen und dann eben gegen den Willen Spritzen und Medikamente einflößen. Bei wie vielen hat man das gemacht? Das habe ich nicht so gesehen. Da war jeder in seinem Zimmer. Da hat man keinen Kontakt zu den anderen. Einmal haben Sie es gesehen? Ja, aber sonst, das haben die alle schon so gemacht, damit die keine Zeugen haben. Ein soziales Gefüge wie oben hätte eigentlich unten sein müssen. Da war ein Bastelraum, ein Malraum, da sollten sie normalerweise diese psychisch Kranken beschäftigen mit Kneten, so Figuren kneten und eben irgendwas machen, ja, damit die Leute eben Ruhe haben und zu sich finden. Und das ist alles da nicht passiert. Die haben die gefesselt und dann hatten die ihre Ruhe und dann haben die da zu 6, 8 in ihr Schwesternzimmer gesessen. Ich habe der das gesehen, weil ich da gleich in dem Zimmer war, weil die mich beobachtet haben, damit ich auch artig bin. Ich war ja der Kriegsverbrecher da unten auf Station. Ich musste ja beobachtet werden. Die ganze Nacht bei Flutlicht schlafen. Jeden Verbrecher, den sie verhört haben früher, der hat auch die Lampe in den Augen gehabt, ja. Und dann wissen sie, dass das alles Foltermethoden sind. Und Sie würden diese Abteilung als Folter Abteilung bezeichnen? Folterkammer, ja. Jetzt erzählen Sie mal, wie würden Sie diese Abteilung bezeichnen? Ja, als Folterkammer. Ja, erzählen Sie mal. Und geleitet und geführt wird sie von psychisch kranken Menschen. Muss ich ganz einfach sagen, die sind alle, die haben alle einen weg. Bis auf den Chefarzt von oben, also der war ja unten und oben für zuständig, aber oben habe ich ihn kennengelernt. Der Chefarzt da, der war der einzig Normale. Alle anderen haben schwer einen weg. Und ein paar Schwestern waren noch normal. Aber die Alte, die mich da immer gefoltert und gemacht hat und so eine bösen Sachen über mich geschrieben hat, ich habe da nur Kontakt gesucht auf Station, wollte mich mit anderen kurzschließen, warum seid ihr hier und so. Und da schreibt die rein, ich störe den stationären Frieden und die Patienten haben Angst vor mir. Alleine diese Worte. Die haben Angst vor mir, also bedrohe ich sie, ja. Also muss ich gefesselt werden. Man hoffte wahrscheinlich, dass sie verrückt werden, damit man sie dort behalten konnte. Ja. Aber da haben sie eben nicht mit dem Hitlerkind gerechnet. Also Hartwig Kruppstahl, meinen Sie? Ja, genau. So, ja. Aber da kam sie raus. Ja. Und dann wurde ich entlassen. Naja, und das hat alles gepasst. Der Staat hat mich nur entmündigt. Und dann haben sie da ein paar Geschichten rein. Pumann. Ja, ich bin's nochmal, Müller. Ja. Wir waren unterbrochen, weil hier SMSen und Anrufe gekommen sind. Dann schaltet er immer manchmal ab. So, wo waren wir stehen geblieben? Dann bin ich rausgekommen. Ja, man hat sie entmündigt, sagten sie, nur damit sie... Ach so, ja, damit sie eben meinen Sohn obduzieren können. Und diese Obduktion hat auch nur stattgefunden, weil die Uniklinik wissen wollte, wie Mukoviszidose nach fast 36 Jahren eben halt aussieht im Körper. Darum haben die mir mein Kind weggenommen und ausgeschlachtet. Und das finde ich sowas von pervers und krank von den Menschen. Ich wollte, wissen Sie, mit meinem Mann hat man das schon so gemacht, den ausgeschlachtet. Und das wollte ich bei meinem Kind verhindern bis zum geht nicht mehr. Und ich habe es eben nicht geschafft. Es war irgendwo auch ein Arztfehler, sagten Sie doch auch noch. Das war irgendwie etwas mit Vergiftung? War da noch was mehr? Falschbehandlung? Der Obduktionsbericht weist eindeutig aus, dass mein Kind nicht an seiner Krankheit gestorben ist. Also seine Krankheit wäre jetzt, wenn er einen Herzinfarkt gekriegt hätte, das hängt dann mit Mukoviszid wegen der ständigen Atemnot, oder eben so generell ein Erstickungstod. Also die Lungen waren frei, das Herz war in Ordnung, kerngesund, also kein Anzeichen von Infarkt. Das Gehirn hatte keinen Gehirnschlag, war intakt, die Nieren waren in Ordnung. Es hat keinerlei Anzeichen gegeben für einen Todesfall, sondern nur der, dass mein Sohn wieder Antibiotika genommen hat. Der hatte so eine Drainage in der Ader und da sollte er sich dann früh, mittags und abends anschließen, ja. Und da hat er dann schon geklagt über Antibiotika und Dings, mir geht's nicht gut und so. Ich sage, ja Junge, du darfst doch nicht so viel davon nehmen. Du musst mal überlegen, du wiegst noch 45 Kilo. Du kannst dir doch nicht das hammermäßig so reinhauen. Die Leber schafft doch das gar nicht, das abzubauen, dieses Gift. Und er hat dann immer gedacht, ja, das hilft mir schon und dann komme ich wieder auf die Beine, ja. Aber er wurde eben regelrecht durch die Medikamente vergiftet. Und der toxologische Befund weist zwar in dem Sinne keine Vergiftung aus, weil man diese Zahl niedrig gehalten hat. Man schreibt dahin, ich sage jetzt bloß mal so eine Zahl, ich weiß nicht die genaue Zahl, meinetwegen 4,8 waren seine Werte. Und man schreibt dann hin, bei 9 ist erst eine Vergiftung oder so, ja? Mhm. Können Sie mir da folgen? Ja. Also war die Zahl 9 falsch? Nee, ich sage, das war jetzt bloß ein Beispiel. Mhm. Ich weiß nicht, ab wann da, aber wer sagt mir denn jetzt, dass diese Zahl, die Uniklinik, wo der ärztlich behandelt wurde und die Obduktion auch durchgeführt wurde, wer sagt mir denn, dass diese Zahl jetzt stimmen muss. Also ich bräuchte jetzt einen unabhängigen Toxologen, der das Gewebe von meinem Sohn nochmal prüft und dann mir nochmal das bestätigt, dass das wirklich so stimmt wie in dem Obduktionsbericht oder ob diese Zahlen gefälscht sind. Und ich gehe davon aus, die Zahlen sind gefälscht, denn wenn die nicht gefälscht wären, könnte ich ja jetzt Anzeige wegen Totschlags gegen die Ärzte oder eben überhaupt gegen die Uniklinik. Und eine Uniklinik pinkelt sich doch nicht selber ans Bein, verstehen Sie mal? Mhm. Ja? Die schreiben noch nie dann die richtigen toxischen Werte rein, sonst würden sie ja gleich sagen, hier, dann nehmen sie Frau Dr. Wiczorek und dann war die der Mörder ihres Sohnes, wissen Sie? Mhm. Und die klaren noch nicht selber ihre Ärzte an, dann wären sie ja blöd. Und ich brauche jetzt jemanden, einen Arzt, der mir sagen kann, weil das nur 2 Jahre aufbewahrt wird, der nochmal eine Forensik bei meines Sohnes Gewebe durchführt, wo ich dann die richtigen Zahlen kriege. Mhm. Weil ich diesen Zahlen da nicht traue. Wissen Sie? Ja, da weiß ich nur den Herrn. Niedriger gehalten, ja. Damit ich nicht sagen kann, er ist vergiftet worden. Also kann man bisher sagen, er ist eines ungeklärten Todes gestorben? Kann man jetzt so sagen, nach der Obduktion ist jetzt für mich die Todesursache unbekannt. Hätten sie nicht obduziert, hätte ich mir gesagt, er ist jetzt an seiner Krankheit verstorben, erstickt, wie auch immer, Herzinfarkt und tot gewesen, hätte mein Herz jetzt Ruhe. Aber jetzt finde ich keine Ruhe mehr. Mhm. Was? Also im Prinzip kann man sagen, Totschlag. Ist wie Mord. Oder fahrlässige Tötung. Ja doch, kommt doch letztendlich aufs selbe raus. Die haben mein Kind umgebracht und mich interessiert es nicht mehr, ob es fahrlässige Tötung, bewusste Tötung oder sonst was war. Er ist tot, er ist an diesen Folgen verstorben. Also will ich dafür einen Schuldigen haben. Und ich habe der Ärztin schon mal gesagt, ach so, angefangen hat das alles damit, dass ich im Internet gelesen habe in Mainz die transplantieren auch schon halbe Lungen. Und da ich mir gesagt habe, ohne meinen Sohn ist mein Leben eh nichts mehr wert, was soll ich denn noch alleine hier rumkrepeln, ja, bloß als Steuerzahler mich ausbeuten lassen, habe ich keinen Bock mehr drauf. Da habe ich, jetzt habe ich schon wieder zu viel gesagt, für die Psychobrüder bin ich gleich wieder suizidgefährdet, ja. wo war ich jetzt? Meins hatten Sie die etwas Ärztin. Im Ach so, Internet, ja. im Internet Und, gelesen. Ja, und dann habe ich mich mit dem Professor in Mainz unterhalten und der hat hier, ich sage, hören Sie zu, mein Sohn ist so und so krank und der schafft dieses Jahr nicht mehr. Er braucht unbedingt eine Lunge. Da die aber so nicht einfach so herbeizuzaubern ist, stelle ich mich zur Verfügung. Sie können von mir eine halbe Lunge rausschnippern und wissen Sie, mein Sohn, der hat ja nur noch eine kleine Handvoll zum Atmen gehabt. Die eine Lunge war ja schon ganz abgestorben und die andere war schon so weit kaputt, dass wirklich nur noch so eine kleine Handvoll den Sauerstoff da hin und her transportiert hat, ja? Mhm. Damit Sie das mal verstehen. Und wenn jetzt mein Sohn eine halbe Lunge von mir gekriegt hätte, dann hätte der doch wieder wunderbar durchatmen können. Oder sehen Sie das anders? Was sagt er? Und der Arzt hat gesagt, ja, das geht schon zu machen, soweit ist heute schon die Technik und so weiter. Ich sage, na gut, dann machen wir doch das. Dann kriegt jetzt mein Sohn meine halbe Lunge von mir und ich weiß auch, dass in gesunden Körper die Lunge sich dann, also es dauert eine Weile, aber die dehnt sich dann so weit aus, dass man bald wieder so das Lungenvolumen hat von zwei Lungen, ja. So, und jedenfalls gesagt, getan, dann hat er gesagt, naja gut, dann soll er mit seiner Ärztin abklären, unsere Genetik soll sie prüfen lassen. Und mein Sohn ist dann hin zur Ärztin, hat gesagt, so und so, meine Mama will mir ihre halbe Lunge spenden und so weiter und sie sollen da die Genetik prüfen. Und dann habe ich sie Zeit gelassen. Ich sage, hast du es ihr gesagt? Ja, habe ich gemacht, Mama. Und dann sind 3, 4 Wochen ins Land gegangen. Ich denke, du meine Güte, jetzt musst du doch mal selber da anrufen, was da los ist. Da habe ich sie angerufen. Ich sage, hören Sie mal zu, wieso kriegt mein Sohn hier, wann kriegen wir beide mal einen Termin, dass wir hinkommen können in die Uniklinik und dass unser Gewebe entnommen wird und probiert wird, ob die, also nicht, dass nachher die Lunge abgestoßen wird. Wissen Sie, darum geht es. Mhm. Ja, also sollten Sie die, ob das kompatibel ist, so. Und da hat sie dann zu mir gesagt, ja, wieso und Termin und so. Sagt sie, bei uns ist im Labor, der im Labor ist zurzeit krank. Ich sage, na, hören Sie mal zu, Uniklinik und die haben bloß einen Laboranten, dem wollen Sie das erzählen. Und dann sagt sie, ja, es ist aber so. Und wenn sie es eben halt schnell gemacht haben wollen, müssen sie 1.000 Euro auf den Tisch liegen, dann legen, dann kann ich ihnen das sofort besorgen. Und über diesen Satz bin ich nicht hinweggekommen. Ja? Mhm. Wissen Sie, ich habe das rechtlich nicht, nein, nicht rechtlich kann ich nicht sagen. Ich habe das schon verstanden, was sie mir sagen will, aber ich wollte das nicht verstehen, weil es sowas nicht geben kann, wenn ein Mensch Hilfe braucht, dass dann erst nach dem Geldbeutel gefragt wird. Wissen Sie? Das habe ich nicht verstanden. Also das wollte ich nicht verstehen. So. Und abends hat mich das immer noch nicht in Ruhe gelassen. Ich denke, was sind das nur für verantwortungslose Menschen, die einfach sagen können, ja, legen Sie 1.000 Euro hin oder wie viel auch immer und dann kriegen Sie das und das wunschgemäß, wie Sie es eben so haben wollen. Und dann habe ich so in eine böse Simsi geschrieben und zwar so mit dem Inhalt aus Rendezvous mit Joe Black. Kennen Sie da Nein, den Brad Pitt, der kenn den ich Tod nicht. Gespielt hat? Kenne ich nicht. Und was der dann im letzten Drittel da zu dem ich weiß einen das nicht. Dann ich kenne sagt, den Film nicht. Ich sollten Sie mal gucken und da kriegen Sie wirklich so ein bisschen Angst. Und diese Simse habe ich der geschrieben und dann auf einmal krieg eine Anzeige von der. Ich wollte eigentlich bloß damit bezwecken, die in keinster Weise bedrohen. Ich wollte damit nur bezwecken, dass diese Frau mal in sich geht und mal überlegt, wenn der Christoph mir erzählt, dass er jede Nacht Todesangst hat und nicht einschlafen kann vor Todesangst, weil er keine Luft mehr kriegt, ja. Und das wollte ich der auch mal so verpassen, dieses Gefühl, wie man sich fühlt, wenn man so in Angst ist, ja. Und dann habe ich da meine Anzeige gekriegt, aber mein Richter, der hat das eben gleich wieder verworfen. Aber jedenfalls stand das jetzt alles so in meiner Akte, ja. Und dadurch haben die mich eben halt auch festgesetzt. Ich wäre ein Stalker. Ich spioniere der Ärztin ständig nach und so. Ich habe die noch nicht einmal gesehen, die Frau, und war auch noch nicht einmal in der Nähe vom Krankenhaus. Ich wohne hier in Niedersachsen und nicht mehr in Sachsen-Anhalt, ja. Ich habe ja bloß diese Simse geschrieben. Also von der Warte her kann es ja nicht stimmen mit der Stalkerei. Aber sowas haben sie eben alles da in meine Akte reingeschrieben. Noch eine Zwischenfrage. Was für ein Rechtsgebiet hat denn der Richter, mit dem Sie da zusammenleben? Wie bitte? Was für ein Rechtsgebiet behandelt denn der Richter, mit dem Sie zusammenleben? War Ermittlungsrichter. Ach so, etwas ganz Wichtiges sogar. Ein was? Etwas Wichtiges sogar. Ja. Sehr verantwortungsvoll, stelle ich mir vor. Weil man muss ja am Anfang alles richtig machen, als Ermittlungsrichter, ne? Genau, genau. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls hat die so eine böse Simse von mir gekriegt und ich wollte eigentlich nicht der in keinster Weise lebensmäßig bedrohen, dass ich sie morgen umbringen will oder so. Mhm. Aber jedenfalls hat sie das so aus dem Text herauszulesen oder die Polizei jedenfalls. Ihr Mann war mal Richter oder ist Richter? Er ist jetzt Anwalt. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Er ist jetzt Anwalt sogar. Ja. Und wenn Sie ihn jetzt beispielsweise empfehlen könnten, wenn er auch so wie andere Anwälte, die ich noch suche, die sehr offen und kritisch sind, dann wäre es, das kann ich mir ja vorstellen, könnte ich ihn auch mit auf die Empfehlungsliste nehmen. Hm. Nur so als Gedanken, ja? Wenn er Interesse daran hat. Nee, in der Hinsicht her hält der an seine Hierarchie fest und ist nach wie vor der Meinung, dass ich verrückt bin. Und die Leute haben mich da zu Recht dahin gebracht. Ich sage, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich sage, ich hätte das akzeptiert, dass sie mich einsperren. Aber das, wie man da drin mit mir verfahren ist, das ist das, was ich anprangere. Mhm. Ja? Wenn sie jetzt meinen, oh, die ist allgemein gefährlich oder wie auch immer oder bringt jeden um, sollen sie mich wegsperren. Aber diese Art der Behandlung, das ist das, was ich anprangere. Ich sage, selbst wenn ich psychisch kaputt bin und neben einer Spur, hat man kein Recht, mich in Ketten zu legen, wie einen Hund. Nicht mal ein Hund lässt sich freiwillig anketten. Mhm. Der wehrt sich auch, sträubt sich zumindest. So, ja, und wie ging es weiter? Also er vertritt das Recht, so hat er das in sich. Da streite ich mich auch jedes Mal mit ihm. Wie kannst du zu mir sagen, dass du mich liebst, dass ich das Größte bin, was dir überhaupt begegnet ist, und du nimmst davon keinerlei Notiz und gibst den Behörden noch Recht? Da müsste man etwas sachlicher drüber sprechen. Wahrscheinlich meinte er, dass ein unbefangener Polizeibeamter überhaupt nicht beurteilen kann, was zukünftig auf ihn zukommt, wenn er am Tatort tatsächlich zulässt, dass da jemand in einem verschlossenen Haus etwas macht, weil das Siegel, wenn es einmal kaputtgerissen ist, eigentlich ja verhindern soll, dass irgendwelche Spuren vermischt werden. Und der Polizist würde dann natürlich seinen Beruf riskieren, wenn er dann zulässt, dass da jemand tatsächlich in dem Haus bleibt, weil er wahrscheinlich auch die Situation gar nicht kannte und wusste auch gar nicht genau, was ist ungefähr passiert. Der wurde wahrscheinlich einfach nur aufmerksam darauf, und dem Einzelnen kann man dann so einfach nicht Vorwürfe machen. Da sind die Leute manchmal eben übervorsichtig, weil sie wissen, andere haben vielleicht schon ihren Beruf verloren, weil die einen Augenblick mal nicht vorsichtig genug gewesen sind. Kann ja alles sein, aber trotzdem geht das nicht, dass man mir in meinem eigenen Haus, ob ich da eingebrochen bin, aber anhand der Unterlagen sieht man ja, dass ich da wohne. Ja, aber nur, Also es gibt polizeilich wahrscheinlich, bin ich ja. da gemeldet und wenn ich da wohne, habe ich auch ein Zutrittsrecht. Ob die das zusperren oder nicht, das interessiert mich dann nicht. Aber Ihr Mann, der Richter war und Rechtsanwalt ist, der wird wahrscheinlich überlegen, was steht in der Rechtsprechung. Und daran muss er sich orientieren. Was ist rechtlich machbar? Geht's vor Gericht? Dann zählt nur das, was in den Kommentaren steht und was im Gesetz steht. Und die Moral, die kommt dummerweise meistens immer ganz hinten erst dran. So muss man das sehen. Ja, Er nee, ist ja auch in von einer ausweglosen Lage. Er hat doch auch die Gesetze nicht geschrieben. nee, es ist ja auch richtig. Von der Warte her verstehe ich es ja auch. Aber wo wir uns dann drin unterhalten haben und ich habe gesagt, ich weiß, an was mein Sohn gestorben ist und sie erzählen mir hier nichts mehr und wenn, dann rufen sie seine Ärztin an und pipapo und so, dann muss doch bei denen mal die Glocke schrillen und sagen, naja, hier kann wirklich kein Tatort sein. Noch dazu, wo der Nachbar mit meinem Sohn noch um 2 gesprochen hat. Verstehen Sie mal, und 4 Minuten nach 2 hat mein Sohn laut Handy, sehe ich ja hier drin, wen der angerufen hat, sind ja noch die Daten alles abgespeichert und die Telefonrechnung kann ich mir extra nochmal zuschicken lassen, damit die nicht verloren geht mit den Daten. 14:04 Uhr hat er das erste Mal den ersten Alarm losgeschickt. Also von um 2 bis 4 Minuten später kann ja wohl kein Mörder da im Haus gewesen sein und dann meinen Sohn umgebracht haben und dann wieder spurlos verschwunden sein. Also man kann schon sagen, ja, dass da irgendetwas Finsteres vielleicht geplant gewesen ist. Ja, und der Hund von meinem Sohn war ja auch dabei. So, und wo dann der Arzt gekommen ist, hat der Hund Leichenwache gemacht hier, wie nennt man das so? Also er wollte eben trauern um sein Herrchen und der hat dann die Zähne gefletscht, der hätte da keinen rangelassen. Da mussten sie erst den Nachbarn holen, der hat dann den Eddie genommen und runtergebracht in Garten. Und da haben sie einfach den Hund ins Tierheim gebracht. Das geht alles gar nicht, was da gelaufen ist. Mensch, der Hund hat genauso eine Verhaltensstörung dann gekriegt. Der ist Die nachher, also. Behörden sind auf solche Dinge nicht immer optimal menschlich ausgerichtet. Ja, Das würde viel teurer die werden. hätten den Hund trauern lassen müssen. Wenigstens, was weiß ich, 1, 2 Stunden, wie auch immer, ja. Dass der Hund begreift, das verarbeiten kann, mein Herrchen ist nicht mehr und so. Das war doch für den Hund auch ein Schock. Er hat Tag und Nacht mit dem Hund verbracht. Die waren wie Arsch und Backe, wenn ich das mal so sagen darf. Den ersten Hund, den er hatte, ein Boxer Bruno, der ist noch in meines Sohnes Armen gestorben. Der war 10 Jahre alt. Und der hatte eine verschleppte Bronchitis und die hatten das Herz kaputt gemacht. Und da hat dann früh morgens nochmal gerufen, Bruno, komm. Und wie er dann ins Haus reinlaufen wollte, da ist er dann zusammengefallen und war tot. Da habe ich meinen Sohn das erste Mal weinen sehen. Ganz bitterlich hat er da um seinen Hund geweint. Ja, und hier habe ich schon immer gesagt, ich sage, naja, Junge, wollen wir den Hund dann abgeben? Sagt er, nein, der hält genauso durch bis zum bitteren Ende, wie ich auch muss. Das waren immer seine Worte. Sagte, ich kann nur den Hund jetzt nicht weggeben. Ja, was war denn bei Ihnen irgendwie etwas übrig geblieben aus der Angelegenheit mit Ihrem Vater? Er war Sturmbannführer, wie heißt das? Ja, nein, wir haben da nicht mehr drüber gesprochen so. Aber er hat eben öfters so mal von Hitler gesprochen. Der Vater. Ja. Was war er genau gewesen? Wie bitte? Was war er genau gewesen? Nee, das wiederhole ich hier nicht mehr, weil das was Böses ist. Das muss, also Sie würden da nicht irgendwie in die Richtung gehen, ne? Nein, nein, nein. Nee, ich meine, mein Vater selber war nicht böse, aber es wird doch hier so deklariert, Ja. dass das alles böse Menschen waren. Verstehen Sie mal, Ja, nur ja. heute gibt es nur noch gute Menschen. Ja, Die ich weiß, was Sie Bösen meinen. waren vor 60 Jahren, es waren alles böse Menschen. Es gab auch Leute, die sich gewehrt haben, waren im Widerstand. Ja, klar. Ja. Nein, er war bei der Waffen-SS. War schon was. Ja, dann fragen Sie mal diesen Doktor, wo ich Ihnen die E-Mail-Adresse benannte. Schreiben Sie ihn mal an. Das ist Ja, wahrscheinlich das Naheliegendste, also ne? ich bräuchte nur noch jemand. Sie hatten doch gesagt, Sie haben auch noch einen Doktor oder ist es der schon Radiologen erledigt? noch. Nee, aber so noch einen Chirurgen? Das, der Herr Frönicke ist doch Chirurg. Ja, aber ich meine so noch einen anderen? Nee, das. Doch, doch, doch, ja, da gibt es noch einen Teschner, einen Herrn Teschner, der Biologe, ich weiß nicht. Der hat irgendwie mit, naja, mit vielleicht mit Medikamenten etwas zu tun gehabt, ich weiß es nicht. Ja, und der wäre das schon gut. Aber ich bräuchte eben jemand, der eben so Forensik macht hier. Der Also. Herr Frönicke müsste da schon wissen, wer da geeignet ist. Und natürlich weiß einer Herr Frönicke und auch der andere Herr, die wissen natürlich auch noch aus dem Bekanntschaftskreis, wen man empfehlen könnte. Da die ja hauptberuflich immer mit solchen Dingen zu tun haben. Also müsste man denen wieder um Rat fragen. Wen kennen Sie? Besser weiß ich es nicht. Wen ich kenne? Sie fragen den Herrn Frönicke, wen kennen Sie? Ach so, ja, gut. Ja, okay, Ein Arzt mache kann ich. sicherlich Ärzte empfehlen. Ja, ich Nebenbei, ne? habe am Sonntag erstmal ein Gespräch mit der Ärztin von meinem Sohn. Da war mein Sohn ein Vierteljahr alt und ab da hat sie den betreut bis zum Erwachsenenalter, weit übers Erwachsenenalter, bis wo er 22 oder so war. Hat sie betreut in der Klinik und die hatten auch privat so Kontakte, weil sie auch einen Boxer hatte und unser hier ein Boxer. Und nee, jeder hat jeden seinen Hund mal genommen, wenn die in Urlaub war und so. Und mit der werde ich am Sonntag erstmal sprechen und ihr die ganze Akte hier zeigen. Und dann kann sie mir da auch schon ein bisschen was verdolmetschen, was da so gelaufen ist und so, ja. Und wenn ich die immer alle höre, auch der Richter hier, der sagt dann jedes Mal zu mir, ja, ich bin kein Arzt, ich sage du, da muss ich nicht Arzt sein, um zu lesen, dass das hier stinkt. Mein Sohn, der hat Tomatensoße gegessen, Spaghetti, Tomatensoße hat er zu Hause gehabt, also am Todestag. Jetzt hatte der noch ein bisschen roten Speichel so im Mund. Und da sind die von ausgegangen, dass das, haben sie eben reingeschrieben, Blut im Mund, woher das wohl käme. Und dann haben sie mir die Schleimhäute, also die Wangen aufgeschnitten und geguckt, ob da irgendwo dieses Blut herkäme. Das muss man sich mal reinziehen, wie die einen Menschen da verstümmeln, bloß weil sie nicht ein bisschen Ketchup vom Blut unterscheiden können. Konnten Sie denn sehen, dass da Ketchup gewesen ist? Ja, ich weiß es doch, weil ich weiß, was er gegessen Ja, hat. aber Sie wussten es, aber wussten die es? Nein, Hätten die es ahnen können? ja, Blut sieht ja wohl dunkler aus, Ketchup ist ja wohl so ein helles Rot und Blut sieht ja wohl dunkler aus. Also, und wo sie einen Maren aufgemacht haben, den werden sie ja auch geöffnet haben, da werden sie ja wohl gesehen haben, dass das Spaghetti mit irgendwas war. Das war ja noch nicht mal verdaut, weil er gleich danach gestorben ist. Also ich kann nur immer wieder sagen, ekelhaft und krank sind diese Menschen, die sich so vergehen, sogar noch an einer Leiche. Und dann, wie gesagt, als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war die Krönung, Moment mal, Frau Müller, ich habe hier noch was für Sie. Aber bloß, ich konnte ja nicht mehr sagen, seid ihr nicht richtig im Kopf? Ich bezahle doch hier nicht noch für eure Folter. Doch, sie haben nur jeden Tag was gegessen und getrunken, muss ja bezahlt werden. Ich sage, ich habe ja nicht mal was gekriegt. Krankenhausgebühr sollte ich noch bezahlen. Ich sage, ey, ich war hier gegen meinen Willen. Es geht doch voll gar nicht. Also das habe ich nicht an dem Tag gesagt, da ich mich gehütet, weil ich raus wollte. Aber ein paar Tage später habe ich sie angerufen. Das kann ja wohl nicht sein. Gegen meinen Willen komme ich ins Krankenhaus, werde gefoltert und kriege dann hinterher als Präsent noch eine Rechnung präsentiert. Und dann müssen Sie sich mal vorstellen, was bei mir vorm Haus los war. Wegen einer armen Irren. Wegen einer kleinen Hausfrau ist gekommen ein Sanniwagen, ein Zivil Kripo, noch ein Zivilfahrzeug und ein Hubschrauber. Die alle dieses große Aufgebot für eine kleine wehrlose Frau. Und da frage ich jetzt wieder, wer hat die ins Hirn geschissen und vergessen umzurühren? Und das haben sie mir alles in Rechnung gestellt. Und dann halten sie sich nochmal fest, der Hubschrauber heißt dann noch so wie mein Sohn, ja? Christoph und dann noch die Zahl dahinter, 35 Jahre alt ist mein Sohn geworden. Aber überlegen Sie mal, irgendwo passiert ein Unfall oder brennt was. Da ist kein Rettungshubschrauber da. Das habe ich der Polizei auch gesagt. Ich sage, wo war der denn, wo es meinem Sohn so schlecht ging und er mit dem Hubschrauber nach Mainz geflogen werden sollte zur Lungentransplantation. Da war kein Hubschrauber da und bei mir hier, ich bin gesund, da bringt ihr einen Hubschrauber. Da haben sie mich bloß doof angeguckt. Ich sah schon daran, alleine kann man sehen, wie irre ihr seid. Irre ihr seid. Irre ihr seid.